So, hi und herzlich willkommen zur Music Times Spezialausgabe. Heute rede ich mal über, ja, was eigentlich nicht viel mit Musik zu tun hat, über Dropkick Drama. Von meinem Bruder ist es, der Blog. Also ich veröffentliche nicht seinen Namen. Okay. Und die Seite heißt Wrestling anstatt i1 blog.wordpress.com oder de, das weiß ich nicht mehr so genau. Und da gibt es eine Dropkick Nummer 98. Ja, 98. Und da am Ende reden die über mich. Ja. Und wahrscheinlich werde ich auch in Nummer 100 da mitmachen. Und ich werde euch jetzt eine, hier werden wir hier live zuhören, also nicht live aufgenommen, was die am Ende über mich gesprochen haben. Okay, viel Spaß. So, jetzt werde ich erstmal suchen, wo es war. So, hier, jetzt könnt ihr zuhören, live. Oh, ich habe übrigens, ja, das müssen wir auch nochmal besprechen. Es gibt ja in der Podcast-Front noch große Konkurrenz jetzt auch für dich. Es gibt ja das, wie heißt das, von Mira, Music... Times? Music Times. Ein ganz großer Konkurrent, vor allem, weil es auch um Wrestling geht, natürlich. Aber bisher gab es nur zwei Ausgaben. Ich warte ja mit großer Spannung auf die dritte Ausgabe. Ich muss mir mal die zweite Ausgabe anhören. Du musst dir mal die erste, hast du die gehört? Nee, ich hab die nicht, ich hab die hier so direkt gehört, wie die nebenan aufgenommen wurde. So, die erste ist ja super. Die sind ja mit einer Begeisterung da bei der Sendung, das ist ja unglaublich. Ja, was man von uns ja nicht immer sagen kann, aber... Ja. das war jetzt super, Thomas, das war super. So jubeln und reinrufen. Die zweite Sendung ist auch sehr unterhaltsam, aber da ist halt nur einer, der spricht. Ja. Aber ist trotzdem gut. So, wollen wir hier doch mal live reinhören? Sehr lebhaft und sehr unterhaltsam. Was man von uns ja nicht immer sagen kann. Nee, so wie ich gerade unterhaltsam gesagt habe, geht's quasi noch ein Stück lauter dann die ganze Sendung durch. So, wir werden uns das hier mal live anhören. Und deshalb dauern die ja auch nur 10 Minuten. Ja, 10 Minuten, das schaffen wir nicht, du. Also, wir schon mehr. Wenn ich so wie die das machen mit so viel Energie, Sendung machen würde, wäre ich nach 10 Minuten auch schon K.O. Ja. Dabei liegt es jetzt schon auf der Couch. Bisschen lauter. Geht nicht lauter. Heute habe ich einen Spezialgast, nämlich meine Freundin Wiebke. Hi! Und heute reden wir über Katja Candela, Lena Meyer-Landrut und Menowin Fröhlich. Genau. Warum machen wir das eigentlich nicht, du? Sag mal, wir werden die 100. Ausgabe, werden wir so beginnen. Heute sprechen wir über, und Thomas ruft dann ganz laut raw rein. Hey, Mysterio! wir werden praktisch die Themen reinsingen, du. Ja, singen wollten wir ja bei der 100. sowieso noch. Ja, da müssen wir mal gucken. Wir wollten ja das Sing-Quiz machen. Ich bin die ganze Zeit am üben. Ich habe ja eine sehr schöne Singstimme. Ja, ich auch. Fantastisch. Nee, das machen wir dann bei der 100. Ausgabe, werden wir das genau wie die da machen, werden wir das hier auch reinschreien, die Themen. Jawohl! Ja. Ja, das müssen wir noch ein bisschen üben. Du kannst ja mal in einem, die 100. Sendung wirst du ja wahrscheinlich nicht am Stück aufnehmen, sondern in Segmenten und dann zusammenschneiden. Du kannst ja mal ein 10-minütiges Segment mit Mira machen. Ja, so ein bisschen Werbung für die Seite, das kann man gut machen. Ja, wir müssen gucken, also natürlich werde ich dann den größten Teil werde ich natürlich mit dir machen, da wird natürlich einmal das Review anfallen, das ja, werden wir einmal aufnehmen und dann werden wir das 3-Fragezeichen Hörproben-Quiz und das Sing-Quiz und andere Sachen aufnehmen, dann muss ich mit Chris, wenn das klappen sollte, was ich hoffe, auch das 3-Fragezeichen Hörproben-Quiz. Vielleicht kriege ich Mama auch noch vors Mikro, dann kann ich das auch noch mal zum dritten Mal machen. Und dann muss ich gucken, Mira natürlich auch noch. Ja, also ich schätze, das wird insgesamt eine 4-stündige Sendung. Ja, unser Rekord liegt, ich weiß nicht, irgendwie bei 2,5 Stunden oder so? Das kann, ich weiß, wir hatten, glaube ich, mal eine Ja, ich weiß, ich glaube schon. Das, vor allem war das Tolle, das war keine Jubiläumssendung, das war eine reguläre Sendung und das war nicht geplant. Also für uns ist es ja kein Problem, weil für uns ist das ja unterhaltsam. Aber wenn ich mir dran denke, dass sich das auch irgendjemand anhören will, ich denke ja, wenn ich Podcasts höre auch immer, oh Gott, ist schon wieder so lang geworden, hätten die das nicht ein bisschen kürzer machen können. Ich höre mir ja lieber die kürzeren Sendungen an. Ja, vielleicht machen wir das jetzt immer so, wir werden wirklich jede Woche wie... Du kannst ja einen Trick anwenden, du kannst ja einfach, wenn du die Sendung... Du, wir machen das wie bei Dave Meltzer beim Observer. Und kompakt in 30. So, ich hatte das auch schon ein bisschen länger gemacht, als ich eigentlich wollte. Aber ihr habt ja jetzt gehört, auch ein bisschen witzig, und die haben davor noch gesagt, weil wir waren, das habe ich aber nicht hier gezeigt, weil wir in Zirkus Krone letztens waren. Das war am 2. Juli. Da hat er am Anfang gesagt, hier, mein Bruder, ja, das Mira ist aufgesprungen und so, hat rumgekreist, obwohl ich gar nicht aufgesprungen bin. Und danach hat er gesagt, und da hat nach mein Onkel gefragt, der da nämlich auch bei ist, das habt ihr ja auch gehört, ist sie aufgesprungen? Und hat mir gesagt, nö, ist sie nicht. Ja, und rumgekreist, da, wisst ihr, wie laut mein Bruder geklatscht hat? Warte mal, ich muss mal das Mikro festhalten. So laut. Und habt ihr es gehört? Ich nicht. Okay. Über Dropkick Drama, also die Seite hieß früher Wrestling anstatt 1, anstatt das E wieder die 1.de.jimdo.com, ja, .com. Und die, bloß da hat mein Bruder, man hat ja immer da die Seiten mit zum Beispiel Chris, Home, Gästebuch und so, und die ging dann nicht mehr, das hat zu lange geladen und deswegen hat er die geschlossen, steht da auch noch drauf, und jetzt ist das die neue, die ich schon gesagt habe, Wrestling anstatt 1, anstatt ed1, blog.wordpress.com, und da geht's jetzt weiter und ich hoffe, dass ich hunderte auch noch mit ihm machen wird, und ich habe meine Mutter, er hat sie auch noch gezeigt, was er da aufgenommen hat, an dir, was er mitgesprochen hat. Und da wollte sie gerade gehen, da hat er gesagt, oh, vielleicht kriege ich ja meine Mutter auch noch an hier, ans zum Mikro. Und hat sie gesagt, nee. Ja, das war witzig. Mama und ich haben uns dann auch tot gelacht, wo wir uns das zusammen angehört haben. Ja, eigentlich sollte das ja nur ein Spezial sein. Bloß, die ist ja schon fast so lang wie eine normale von mir. Also, ich glaube, für ein Spezial mache ich gleich Lambda mal Schluss. Und ja, ich habe auch noch bei dem Text über das Spezial, was ich jetzt hier habe, werde ich auch noch den Link für die Seite hinmachen. Und ich hoffe, dass ihr da mal vorbeischaut und so. Und ja, vielleicht bin ich dann bei der 100. auch bei, die ihr euch dann anhören könnt. Aber ihr müsst dann auch ein bisschen Geduld haben, weil das, die wird auch ein bisschen länger gehen, weil die anderen, die gehen ja auch schon fast, ja, die gehen schon über 80 Minuten. Ich frage mich, wie die das aushalten und so, ja. Also ich hoffe, wenn ich dabei bin, dass ihr euch die anhört und dass ihr euch das Spezial jetzt auch anhört. Und dann sage ich jetzt mal, bye bye.